Der Forscher des Instituts für Abrüstung vom Koreanischen Forschungszentrum für internationale Fragen, Kim Bok-song, veröffentlichte am 11. Mai einen Kommentar mit dem Titel »Die sinnlose Kanonenbootpolitik«, der folgenden Inhalt hat. Ein Staat aus den feindseligen Korea-Politiken seiner Vorgänger, die immer nur Niederlage erlebten, die Lehre zu ziehen, befasst sich die amerikanische Trump-Administration mit beispiellosen militärischen Drücken und Erpressungen gegen die DFRK und treibt die Lage der koreanischen Halbinsel nah an die Grenze eines Krieges. Die Großtuerei von Trump mit dem Einsatz von atomgetriebenen Flugzeugträgern und Atom-U-Booten erinnert an die Kanonenbootpolitik, die in den vergangenen Jahrhunderten die imperialistischen Großmächte gegen die kleinen und schwachen Nationen angewandt hatten, um diesen durch Drohungen mit Kanonen ihre räuberischen Forderungen aufzuzwingen. Mit Ausnahme von der Demokratischen Volksrepublik Korea hatten die USA in der Vergangenheit mit der Kanonenbootpolitik gegen die anderen Länder gewisse Erfolge bei der Entfesselung eines Aggressionskrieges oder bei der Unterwerfung des Gegners. Während der karibischen Krise im Oktober 1962 hatten sie unter Einsatz von 183 Kriegsschiffen eine Aggression gegen Kuba versucht und auch im Fall vom Golf von Bakbo im Jahr 1964 bei der Suche nach einem Vorwand für den Angriff gegen Nordvietnam die Kriegsschiffe benutzt. Ebenfalls im Golfkrieg und Irakkrieg hatten sie mit den Kriegsflotten ihr Aggressionsziel erreicht. Wenn es nach dem Koreakrieg ein Land gegeben hat, gegenüber ihm die Kanonenbootpolitik der USA fehlschlug, dann ist es ausschließlich die Demokratische Volksrepublik Korea. Das ist darauf zurückzuführen, dass die Armee und das Volk der DFRK, hervorragende Staatsführer und auch die unbesiegbare selbstverteidigende militärische Kraft haben. Selbst in der Zeit, wo die DFRK keine Kernwaffen hatte, konnte die Kanonenbootpolitik der USA keinen Zugang zu der Republik finden, geschweige denn heute, wo sie über alles, einschließlich der H-Bombe, verfügt. Das ist mehr als selbstverständlich. Die Trump-Administration tut sich groß damit, gegen die Länder, die infolge des Bürgerkrieges höchst schwach geworden sind, einige Raketen geschossen und eine große Bombe abgeworfen zu haben, und wir warnen noch einmal diese selbstzufriedene Trump-Administration. Sie soll sich hinter die Ohren schreiben, dass der Präventivangriff gegen uns für ein katastrophales Unheil mit sich bringen wird. Lieber soll sie ihr Kriegsfieber abkühlen und ihre Logik der Gewaltanwendung aufgeben. Das Songun Korea hat einen herausragenden Feldherrn an seiner Spitze, die unzerbrechliche Einheit der ganzen Armee und Bevölkerung um ihn und besitzt atomare Abschreckungsmittel für Selbstverteidigung, mit denen die Provokateure überall auf der Erde erbarmungslos vernichtet werden können. Daher ist es unerschütterlich und immer siegreich.